Nordseedünensand. Bin jahrelang tagtäglich am Deich entlang gerannt. Und Mutter brachte jeden Tag und freitags ganz besonders Muschelzeug und Fisch auf den Tisch. Ja, es war ja auch ganz schön und das Klima war gesund. Und doch hab ich mir gedacht, hier wirst du auf die Dauer nur Schipper oder Bauer. Hier kommst du ganz allmählich auf den Seehund. Und als ich so um 16 war, da hatte ich genug. Dann nahm ich die nächstbesten nach Süden von den Zug. Und so toll ist es hier auch nicht. Und eine viel zu heiße Sonne knallt mir ins Gesicht. Nein, das Gelbe ist es auch nicht. Und ich muss so schrecklich schwitzen. Wie gern würde ich mal wieder auf einer Nordseedüne sitzen. Udo Lindenberg ist hier, grüß dich. Guten Morgen, ja, ein bisschen früher am Tag noch. Ne? Ja, für euch ein bisschen früher aufgestanden. Ja, das wollte ich dich fragen. Normalerweise, was machst du um diese Zeit, kurz nach 10? Nachteule, weißt du, ja, schöner Schlaf. So, ne? Ich liege lange ab und so, Mitte, starte nachmittags und bin ja nachtaktiv, ja. Und das wie Musikanten, Szene und Clubs und unterwegs sein und ordentlich Halligalli und so, ne? Ja. Und ich male auch nachts, ich mache Texte und ich male auch in der Stille der Nacht. Am Tag ist immer los, ne? Immer viel am Kopf. Sein neues Album ist da, seine neue Single ist da, damit steigen wir ein. Schön, ja, dass du da bist. Hallo. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten. Dich begleiten. Udo, wenn ich das höre, ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Du bist einer der wenigen, denen so kitschige Texte auch richtig glaubwürdig gelingen. Da steckt Herz drin, ne? Ja, wie Kitsch, eine klare Sprache, weißt du? Mhm. Ich meine, ich habe einen Kumpel und so, der hängt durch, ja, ging schlecht, ist mittlerweile schon wieder besser. Und ich bin an deiner Seite, ich werde dich begleiten, kannst anrufen, nach so vier ist egal wann, wir sind am Start und kriegen es dann wieder geregelt und so, ne? Und hinter den schwarzen Wolken kommen die geilen Zeiten wieder, ne? Das ist eine normale Sprache, würde ich kein Kitsch. Also mir ist es bei deinen Texten immer so gegangen, dass ich dachte, das kann nur Udo, bei vielen anderen würde das ausrutschen, aber bei dir klingt es immer so, ja, ich belebt. Kann, also irgendwie hat es schon mal einen Kick, kann Spaß gerade auf runtersingen. Und ich kann auch Bierkarte und so, dann das können wir halt machen, ne? Also Stimme hat ja irgendwie ihren speziellen Kick, ne? Ja. Das ist genau, ja, okay, lange gegurgelt, ja. Ordentlich investiert in Whisky und ordentlich Zigarren und so weiter, bis die Stimme da hatte, wo ich sie haben wollte. Niemandsland, Geschichte. Deutsche Kolonialgeschichte. Togo. Auf ihre kleine westafrikanische Kolonie waren die Deutschen besonders stolz. Sie galt als rentables Musterland. Doch die Realität bestand, wie in allen Kolonialreichen, aus Plünderung und Pflichtarbeit. Als die Togolesen im Frühjahr 1960 ihre Unabhängigkeit begingen, war auch ein älterer Herr zugegen, den man dort nicht unbedingt erwartet hätte, Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg, von 1912 bis 1914 letzter deutscher Gouverneur von Togo. Polizeitruppen standen Spalier und einheimische pensionierte Kolonialbeamte hatten sogar eine Ergebenheitsadresse aufgesetzt. »Seine Hoheit ist das Haupt, das Togoland ist der Leib«, hieß es darin. Die Herrschaft der Deutschen von 1884 bis 1914 wurde als sozialfürsorgliche Tat verklärt, obwohl schon beim Herzog keine Rede davon sein konnte. Wie viele deutsche Kolonialbeamte, die sich nach außen gern für Zucht und Sitte ins Zeug legten, nahm es auch der Herzog in inneren Angelegenheiten nicht so genau. Häuptlinge des Landes beschwerten sich in Berlin über seinen Bedarf an jungen Frauen. Auf 254 männliche Weiße kamen zu jener Zeit 240 afrodeutsche Kinder. Ihnen verbot der Gouverneur kurzerhand das Recht, den Namen ihres deutschen Vaters zu führen, denn die Erzeuger sollten inkognito bleiben. Auch in Togo kam es zu Protesten gegen das selbstherrliche Auftreten der neuen Herren, doch der Widerstand wurde vor Ort brutal erstickt und in der Heimat heruntergespielt. So verfing die Legende der Musterkolonie. Einem Vorgänger des Herzogs, Gustav Nachtigall, war es im Juli 1884 dank der Kollaboration einiger Häuptlinge gelungen, das Küstengebiet Togos unter den Schutz des Deutschen Reiches zu stellen. Mit 120 Beamten, einer Polizeitruppe von gut 500 Mann und weiteren 3000 Häuptlingen und Hilfspolizisten in fast jedem Dorf gelang in der Folge die Herrschaft über knapp 1 Million Menschen auf einem Territorium von der Fläche Bayerns und Sachsens. Unter deutscher Leitung wurden Schulen, Krankenhäuser und Eisenbahnlinien gebaut. Doch die Krankenhäuser waren Weißen vorbehalten. Für Einheimische gab es, wenn überhaupt, primitive Krankenbaracken. Die Bahnlinien dienten der Ausbeutung des Landes, wie schon die Namen zeigten. Bereits 1905 wurde die Kokosnussbahn eingeweiht. Die Kakaobahn und die Baumwollbahn folgten. Die Behauptung, Togo sei ohne Reichszuschüsse ausgekommen, stimmt nur dann, wenn man über die Kosten der Hinterlandexpeditionen hinwegsieht, für die der angeblich wissenschaftlichen Zwecken dienende Afrikafonds aufkam. Halbwegs rentabel war die Kolonie allenfalls deshalb, weil Zehntausende zur Zwangsarbeit abkommandiert wurden. Um den Anschein von Rechtlichkeit zu wahren, sprachen die Besatzer von Pflichtarbeit. Die Pflicht traf alle, die ihre Steuern nicht zahlen konnten, bis 1914 schätzungsweise 30.000 Männer. Etliche von ihnen kamen etwa beim Eisenbahnbau ums Leben. Wer sich der Rekrutierung widersetzte, wurde verprügelt. Landeshauptmann Jesko von Puttkammer, später auch Statthalter in Kamerun, räumte ein, in gut 100 Fällen selbst die Prügelstrafe verhängt zu haben. Ein Afrikaner beschrieb 1914, dass die Exekution etwa 30 Minuten dauerte mit Brülle. Achtung, 1, 2 und so weiter. Schon 12-jährige Jungen, so der Zeitzeuge, seien geschlagen worden. Damals hatte Togo den Ruf als Land der 25er. Die deutschen Zuchtmeister verteilten 24 Schläge, and one for the Kaiser. Der Artikel Plünderung und Pflichtarbeit, Togo, ist geschrieben von Herrn Nils Klawitter, veröffentlicht in der Zeitschrift Der Spiegelgeschichte von 2016, die Kolonialzeit. Ich zweifle daran, dass Gewalt ein guter Weg zum Erreichen unserer politischen Ziele ist. Ich zweifle daran, dass Gewaltlosigkeit der richtige Weg ist, um unsere politischen Ziele zu erreichen. Ich zweifle daran, dass diese Welt noch zu retten ist. Ich zweifle daran, dass diese Welt verloren sein soll. Ich bezweifle, dass der Mensch an sich gut ist. Ich bezweifle, dass der Mensch an sich schlecht ist. Ich zweifle daran, dass das Glück möglich ist. Ich zweifle daran, dass das Glück nicht möglich sein soll. Niemandsland 91.4 FM. Samstag, 23. April 2016. Noch einmal willkommen allen Spätaufstehern an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen hier im Zentrum von Barcelona. Bis jetzt blauer Himmel, gefühlte 18 bis 19 Grad. Und hier in Katalonien ist heute ein Feiertag. Leider fällt er auf einen Samstag. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung hat da nicht so viel von. Zumindest nicht die samstags arbeitende Bevölkerung. Aber der Rest hat heute frei. Hätte aber sonst einen anderen Tag frei. Zumindest hier in der Stadt. Meine Damen und Herren, das Niemandsland läuft schon eine halbe Stunde und wir freuen uns, Sie noch einmal willkommen zu heißen. Wir hatten eingangs ein Lied von Altmeister Udo Lindenberg gespielt. Der wird 70 und hat auch gleich ein neues Album rausgebracht. Stärker als die Zeit. Da freut sich jeder alte Mensch, der das sagen kann. Ich bin stärker als die Zeit. Die Zeit geht an mir, zwar nicht spurlos, aber sie geht vorüber. Ja, kaum vorstellbar, ein deutscher Rock'n'Roller kann alt sein und cool sein. Wir werden gleich einmal gemeinsam überlegen, ob Udo Lindenberg cool ist. Und dann überlegen wir, ob dieses Wort überhaupt gut ist. Hip. Ich frage mich, ist cool hip? Gut, das eine Wort ist so doof wie das andere, das haben Sie gemerkt. Wir bringen das hier gerne ein bisschen satirisch. Aber was für uns interessant ist, ist, dass heute der 400. Todestag des großen spanischen Dichters Miguel de Cervantes ist. Am 23.04.1616. Ebenfalls soll an einem 23. April im Jahre des Herrn 1564 in Stratford-upon-Avon der große englischsprachige Dichter William Shakespeare geboren worden sein. Auch er starb vor 400 Jahren, allerdings nicht wie Cervantes an einem 23.04., sondern am 3.05.1616. Zum Welttag des Buches gibt es später noch einiges zum Thema Buch. Bleiben wir einmal kurz bei Udo Lindenberg. Ich bringe jetzt ein Lied von ihm, das werde ich ihm mal auflegen. Kreist hier auf dem Plattenteller. Und dann sprechen wir ein bisschen über sein Leben, die Zeit, als er jung war. Da war Werner, glaube ich, auch jung. Der ist gerade hier ins Studio reingekommen. Die Zeit, als Udo Lindenberg jung war, ist ungefähr seine Generation. Und dann werden wir ein bisschen über diese Generation vielleicht sogar sprechen. Was hat diese Generation erlebt? Was hat diese Generation zu sagen? Und was sollte diese Generation besser nicht sagen? Das muss natürlich auch gesagt werden. Ich mache gleich einen Mikrotest und dann kannst du dazu deinen Kommentar abgeben, Werner. Moment. Udo Lindenberg. Ja, wir haben ein Problem mit euch. Die Leute sind so blöd. Das war schon wieder gut, dass ich letzte Woche mit Antonio hingegangen bin. Hier ist ein Schlaumeier. Die Kopfhörer hier an, versteckt aber hier die Kabel. Das ist letzte Woche passiert. Ich bin ein kleiner Junge, da fragte ich meine Mama, wie wird man ein Musikgenie? Sie sagte, ohne Übung nie, am besten wär's mein liebes Kind, du lernst das. Aber zumindest hast du deine Kopfhörer und wir machen gerade Klavier und schickte mich dann da so hin zu der Klavierlehrerin. Ah, sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Dann nahm sie meine Finger und führte hier und da so hin. Dann nahm sie seine Finger und führte hier und da so hin. Meine Klavierlehrerin, meine Klavierlehrerin. Kam ich dann zu Haus bei meiner Mutter an. Sie sprach, da gehst mir nicht mehr hin zu der Klavierlehrerin. Oh no! Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Und dann nahm sie meine Finger und führte hier und da so hin. Dann nahm sie seine Finger und führte hier und da so hin. Meine Klavierlehrerin. Udo Lindenberg also wird 70 Jahre alt. Im Mai wird er das. Ende April erscheint sein Album Stärker als die Zeit. 7 Jahre Arbeit, hunderte Textfragmente herumgetragen, viel gesungen, viel wieder verworfen. Am Ende stehen rund 15 Songs, von denen mindestens 8 das Zeug dazu haben, dass man sagt, sofort nochmal hören. Lindenberg klingt in seinen neuen Liedern, so urteilt der Spiegel zumindest, wie jemand um die 70, nach Erfahrung, als hätte er viel gesehen, auch viel, das nicht schön ist, nach Zweifel, Einsamkeit, Tod, aber da ist keine Resignation, keine Bitterkeit, kein Zynismus. Das schreibt Herr Thomas Hüttlin in einem langen Artikel, einem sehr, sehr lobenden Artikel auf Udo Lindenberg. Eine Lobeshymne, aber mit kleinen Seitenhieben. Seine Stimme, so geht es weiter, hat sich nie besser angehört. Sie ist tiefer geworden, breiter. Sie hat eine raue Wärme, als würde jemand einen Kamin anzünden in einem eingefrorenen Haus. Niemand in diesem Land hat so viel Soul wie dieser alte weiße Mann, der das Singen nie gelernt hat. Schönes Kompliment. Er tönt, als bereute er wenig aus seinem Leben, das er und der Rock'n'Roll geschrieben haben. Anstrengend, schön, exzessiv, verrückt. Die Herausforderung suchend, aber immer easy. Das große Lieblingswort von Lindenberg. Oft genug auch, das merkt man den neuen Songs an, war es das Gegenteil von leicht, easy zu sein. Zum Beispiel das Lied, das hier im Hintergrund läuft, ist leider eine Konzession an den Disco-Sound, diesen schrecklichen Disco-Sound der 80er, 90er Jahre. Auch da hat Udo Lindenberg mitgemacht, hat da in die kommerzielle Kerbe gehauen und das fanden viele seiner Fans natürlich nicht so gut. Nie habe ich den Augenblick gefragt, ob er noch verweilen, noch ein bisschen bleiben kann. Der Wahnsinn hat mich weiter gejagt. Im Schleudergang. Irgendwo kommt man schon an. Weiter, immer weiter. Ich weiß noch nicht wohin. Hab ein Visum für das unerforschte Land. Doch ich spüre schon ganz genau, dass ich auf der Fährte bin. Zu den Schätzen, die noch keiner vor mir fand. Das ist ein Liedtext. aus dem Song Eldorado und der skizziert, was Lindenberg immer noch antreibt. Es ist die Suche nach dem, was er bereits in den 70er Jahren in einem Filmsoundtrack für Haag Boom so ein richtig verschärftes Leben nannte. Ich bin wieder zu Hause und was ich auch mach, ich denk immer nur an dich. Nein, ich hab nicht gewusst, dass das alles so stark ist und irgendwie verfolgt es mich. Und jetzt bin ich total perplex. Dein Gesicht und dein süßer Sex lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe und ich vermiss dich. Wir ganz locker am Airport und ich sag ganz leger, ey man sieht sich wieder, vielleicht nächstes Jahr. Doch dann später im Flieger wurde das Herz mir so schwer und es wurde mir klar, das ist viel mehr wahr als nur so ein klein. Zwei Lindenbergs soll es gegeben haben nach diesem Autor. Da ist der coole Lindenberg, der Ende der 60er Jahre aus der Gegenkultur kam. Dieser Lindenberg war einer der ersten Rock'n'Roller, die sich getraut haben, nicht Englisch zu singen, sondern Deutsch. Er hat für die Generation, die damals heranwuchs, eine Sprache, die den Nazis und den Schlagermenschen zu gehören schien, eine Sprache der Lüge, rehabilitiert. Mit Liedern wie Mädchen aus Ost-Berlin, Cello oder Er wollte nach London hat Lindenberg seine Muttersprache freigesungen. Die vermeintlich steifen und schneidigen Worte wurden rund, geschmeidig, easy eben. Er hat sie zum Rollen gebracht. Dazu hat er mit seinen Figuren, den Johnny Controllettis, den Ricky Masoratis, der Rosa, die auf dem Tisch tanzt, eine lustige, funkelnde Welt erfunden. Ein Märchen vielleicht, aber eines, das er versuchte zu leben. Dieser Lindenberg sah eine verrücktere, lockerere, freiere Wirklichkeit nie als sein Privileg. In den 80er Jahren versuchte er, seine Überzeugung auch hinter den eisernen Vorhang zu tragen. Die Mauer als Nerverei, die Lederjacke für Honecker. Der Auftritt im Palast der Republik, im Westen des Landes mag das für manche lächerlich gewirkt haben, im Osten nicht. Ich will das so, ich muss dich wieder sehen. Ich will das so, ganz schnell wieder sehen. Ich will das so, bitte einmal. Dich wiedersehen, hätt ich doch gleich merken können, wer du bist für mich. Dich wiedersehen ist alles, was ich will. Dich wiedersehen ist alles, was ich brauch. Dich wiedersehen, bitte einmal noch. Und so heißt es weiter, ist da natürlich der uncoole Lindenberg, jener Udo, der es fast geschafft hätte, den coolen Lindenberg zu zerstören, ihn zur Karikatur zu machen. Der Hut, die Sonnenbrille, der Panikgürtel, das Ey-Du-Deutsch umringt von schlechten Platten und einem automatisiert erscheinenden Sprüchegelaber. In den späten 80er und gesamten 90er Jahren wirkte Lindenberg in seiner Uniform oft wie ein alter, ausgezehrter Teebeutel, der im lauen Wasser treibt. Aber Mitte der Nullerjahre passierte etwas Merkwürdiges. In einem Alter, in dem andere seiner Vermögensklasse in Rente gehen und den Rotwein in Villen am Mittelmeer dekantieren lassen, ließ Lindenberg das Saufen sein. Er besann sich auf das, was immer seinen Kern ausgemacht hatte. Die hingetupften Balladen, das understated von unten angesungene, jazzhafte Da-da-da-da-da, sofort Ohrwürmer wie mein Ding. In seinen Alben Stark wie zwei und Unplugged live aus dem Hotel Atlantik kam Lindenberg nicht nur zurück. Er ist jetzt mehr da als je zuvor. Trotz der schweren Strukturkrise in der Musikindustrie verkaufte er von beiden Alben zusammen weit über 1 Million, schickte sie erstmals in seiner Karriere auf Platz 1 der Charts. Für seine Tourneen müssen mittlerweile die größten Stadien des Landes für 2 Abende hintereinander gebucht werden. Rock'n'Roll mit 70? Keine Panik. Und nach einer Weile kommst mir wieder in den Sinn. Da gibt es so einen Boulevard, die große Freiheit. Ich finde es sehr lustig, dass man so ein Alter überhaupt erreicht als Rock'n'Roll-Exzessor. Mhm. Es war immer viel Partytime und viel Geschleuder und so. Finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Aber, sag mal, es gibt die irdische Zeitzählung, ja. Und eigentlich bin ich ja so eine Art Alien. Ich bin ja über Gronau von so einem Meteoriten abgerutscht, auf so ein Doppelkornfeld geknallt und so. Eine, und draußen im Weltall zählen wir keine Geburtstage. ein bisschen vielleicht getreten Alien, aber hier auf der Erde gibt es das ja mit 70 und so. Mhm. Und ja, ich finde es sehr lustig, aber ich denke bei 70 eigentlich eher so auch an Gründung des Panikorchesters. Wir haben angefangen Anfang 70er Jahre und das waren so Rock'n'Roll-Zeiten, das waren die Zeiten der große Rock'n'Roll-Schub. Ich denke an Jimi Hendrix, ich denke an Who und Led Zeppelin und an die großen Sounds. Ich denke aber auch an dieses ganze Aufbruch, ein paar Jahre davor, Anti-Vietnam, Bob Dylan und Make Love Not War, weißt du, die ganze, man dachte, man kann mit der Musik richtig was verändern und die Welt zu einem besseren, faireren Ort machen im Universum und so. Und da wollen wir auch wieder dran anknüpfen, weißt du, und also nicht einfach nur Entertainment machen, sondern eben auch ordentliche Inhalte und auch ordentliche politische Positionen. Deine Panikpanther, und so. Du bist und gegen rechts, definitiv. Panikpanther gegen rechtsradikal, linksradikal und so. So eine Sachen, weißt du, also das richtige Leben, die echte Power von Rock'n'Roll einfach weitertragen über alle Zeiten, weißt du, ne? Ich glaube, es klappt. Ja, guten Morgen, Werner, hallo. Wunderschönen guten Morgen. Also, nur ist er 70 geworden, der gute alte. Ja, er wird, Udo. Im Mai, Anfang Mai. Ah, okay. Und du hast natürlich gleich forsch und frech gesagt, ja, der ist so ungefähr meine Generation, das muss ich scharf zurückweisen. Ja, ich der war, Jüngere. Ich war immer schon ein bisschen älter als Udo. Ja. Also wenn schon Udo, dann bin ich vielleicht die Generation von Udo Jürgens. Naja gut, also älter werden wir alle. Die Frage ist natürlich, aber waren alle wirklich auch jemals jung? Ne? Lindenberg würde ich da schon dazu zählen, oder? Unbedingt. Udo Lindenberg, der hat gezeigt, was jung sein ist oder sein kann. Wer kennt nicht die alten Fotos aus seiner WG, wie er da am Schreibtisch sitzt mit langen Haaren und guckt ein bisschen betröppelt in die Landschaft vor einem riesigen Titanic-Schiff. Und Udo war schon ein pfiffiger Kerl. Der lebte ja auch zusammen mit Otto Waalkes, mit Blödel Otto, in einer WG jahrelang. Und hat auch einige Impulse gegeben. Wie gesagt, der Rock'n'Roll geht weiter. Fast ein halbes Jahrhundert schon spielt sich Lindenbergs Wirken vor den Augen der Deutschen ab. Er gehört zum Inventar des Landes wie die Grünen und das aktuelle Sportstudio. Aber Lindenberg ist auch ein begnadeter Maskenspieler. Einer, der fast eins ist mit seiner Kunstfigur. Man merkt das, wenn man ihn ein paar Tage begleitet. Ich empfehle die Reportage im Spiegel, die ist sehr flott und sehr pfiffig geschrieben. Da gibt es noch mehr Geschichten aus Lindenbergs Vergangenheit und wie Lindenberg jetzt lebt und aus seinem künstlerischen Werden und Wirken. Udo Lindenberg, herzlichen Glückwunsch. Ja, zu dem, was du vorher angesprochen hast, Jahrestag, Anniversari, Jubiläum und so, 400 Cervantes und Shakespeare, 23. April, und heute, 23. April, da muss auch was los sein, weil, wo ich gerade hierher gekommen bin, durch die Straßen so ganz festliches Ambiente. Und dann habe ich gedacht, wie ist das möglich? Denken die alle an das deutsche Reinheitsgebot beim Bier? Weil das sind jetzt auch genau 500 Jahre, ja, am 23. April 1516, ne? Da ist es zwei so bayerischen Herzögen eingefallen, in Ingolstadt, also dieses Reinheitsgebot für das deutsche Bier festzulegen. Und das, was eben bis heute beachtet wird, noch mehr als die 10 Gebote in Deutschland. Und dann ist unsere Angela, die Merkel, also jetzt nach Ingolstadt gefahren aus diesem Anlass. Und also die, bei der zum Beispiel, die wird ja auch immer älter, bin ich mir nicht so sicher, ob die zu denen gehört, die jemals jung waren oder so Leute wie Rajoy oder so. Ne? Oder cool. Ja, also jedenfalls stellt sie sich dann dahin in Ingolstadt und sagt, also das Reinheitsgebot für das deutsche Bier, das ist ein historischer Erfolg, ja. Und das Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt. Ja. Also da hat sie sich wirklich oder ihre Ghostwriter was einfallen lassen. Ne. Und ja, und dann geht's aber weiter, das ist noch schöner. Dann sagt sie, also unser deutsches Bier ist weltweit bekannt und berühmt und deshalb, sagt sie dann, deshalb möchte sie alle Leute animieren, die dem TTIP kritisch gegenüber eingestellt sind, weil wenn wir das akzeptieren, das ist ja dann gut für das deutsche Bier, ja. Und aber sie war wirklich auch dann jetzt, abgesehen von dieser Frechheit, sowas zu sagen, auch wirklich inspiriert an dem Tag, ne? Sagt sie zum Beispiel, es ist ein grundlegendes Bedürfnis der Deutschen, schlecht über die Regierung zu reden, wenn sie Bier trinken, ja. Und fügt dann selber noch an, ausgenommen, wenn es sich um die bayerische Regierung handelt. Also da ist sie doch mal wirklich ein bisschen witzig gewesen. Und jetzt natürlich, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, weil es ist was ganz Schreckliches passiert in den letzten 40 Jahren, ist der Bierkonsum der Deutschen um ein Drittel zurückgegangen. Wenn der Durchschnittsdeutsche Mitte der 70er Jahre noch 150 Liter im Jahr getrunken hat, sind heutzutage nur noch 100 Liter. Also das ist eine sehr bedenkliche Tendenz. Ich meine, vielleicht habe ich damals, wo ich noch in Berlin gelebt habe, in den 70er Jahren da auch dazu beigetragen, dass der Konsum ein bisschen höher war. Ne? Also angesichts dessen sollten wir heute Abend oder heute Mittag alle anstoßen auf das Wohl des deutschen Bieres, nicht wahr? Ja, man sollte die Humpen stemmen. Das ist wirklich besorgniserregend, dass der Bierkonsum zurückgegangen ist. Aber wir sind auch beim Thema. Wir sind beim Thema TTIP. Hören wir das Lied von Udo zu Ende und dann kommen wir zum umstrittenen Handelsabkommen mit den USA. Wir wissen, Obama ist in Deutschland, besucht die Merkel. Gestern war er in London und hat dem Cameron da ein bisschen geholfen bei seiner Anti-Brexit-Kampagne. Und Riesendemo heute in Hannover. Hunderttausende werden erwartet. Oder Zehntausende. Hat doch keinen Sinn, mich kriegst du nicht mehr rum. Sie weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren. Da hilft keine Kur, da rennen Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren. Alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Noch vor wenigen Tagen behauptete ein gewisser Herr Reinhold Festke, der ist Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, die schweigende Mehrheit der Bundesbürger befürworte TTIP. Diese Botschaft wolle er auch US-Präsident Barack Obama bei der Eröffnung der Hannover Messe am morgigen Sonntag überbringen. Das sagte er der Süddeutschen Zeitung in der Montagsausgabe. Wenige Tage später strafte ihn ausgerechnet eine Umfrage der wirtschaftsnahen Bertelsmann Stiftung Lügen. Der Anteil derer, die dem geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten zustimmen, sank drastisch. Übrigens gab es hier gestern Abend in Barcelona auch eine Veranstaltung gegen das TTIP-Abkommen am Triumphbogen hier, am Arco de Triunfo, spielten einige Bands und es gab Informationen zum Thema. Ich bin da gewesen und habe da auch eine Freundin getroffen. Hören wir mal kurz, was es da gab. Ja, Freitagabend hier am Arco de Triunfo im Zentrum von Barcelona. Eine große Aktion bzw. ein Konzert gegen TTIP, das Handelsabkommen oder das Handelserpressungsabkommen zwischen Europa und den Großkonzernen der USA. Und hier eine Nachbarin und Freundin, hallo Petra. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Ja, toll, du bist schon länger hier. Was gibt's zu berichten? Und zu berichten gibt es das, was eigentlich ja alle wissen müssten, aber anscheinend keiner weiß, was das bedeutet. Und ja, eben dieses Handelsabkommen, was es für eine Bedeutung hat, nicht nur europaweit, sondern weltweit, aber eben auch europaweit, das ist auch hier beeinflusst, ne? Die Leute, die Arbeitsbedingungen und so weiter. Eben, dass die internationalen Konzerne vor allen Dingen den Gewinn dabei machen. Ne? Ja, wir haben ja auch im Niemandsland seit Jahren darüber berichtet und sehr viel Hintergrundinformationen gegeben und auch die einzelnen Punkte dieses Abkommens, zum Beispiel diese fürchterlichen Schiedsgerichte, wo internationale Konzerne dann Regierungen verklagen können wegen Gewinnverhinderung, Schmälerung des Gewinns. Das heißt, absurde Situation, Petra. Eine US-Firma will Fracking in Katalonien machen. In Katalonien ist Fracking Gott sei Dank noch verboten. Und dann können sie die katalanische Landesregierung auf eine Milliardenersatzzahlung verklagen. Und das ist natürlich absurd, aber es funktioniert. In Argentinien hat es funktioniert, ne? Ja, genau. Das heißt, was sagen wir den Leuten, den Niemandslandhörern? Ja, dass einfach viel mehr Leute sich dagegen mobilisieren sollten, ja. Und es sind hier noch viel zu wenige, die dazu sich verhalten. Ne? Ja, ich sehe viele junge Leute, das ist toll, am Triumphbogen. Es ist so kurz vor 10 Uhr abends und da fetzen und rocken ein paar junge Leute ab auf der Bühne. Später soll es nochmal nur Ciao geben, oder? Ja, es ist so angekündigt, dass eigentlich das eine Überraschung ist, aber es hat sich herausgestellt, dass es wohl Manu Chao wäre. Die Überraschung. Ja, dann wird es hier noch voll werden. Bestimmt. Gut, dann vielen Dank, Petra. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Tschüss. Tschüss. Das war gestern Abend hier am Triumphbogen in Barcelona. Seit langer Zeit eine Veranstaltung gegen TTIP. Am heutigen Samstag, werden zehntausende Bürger aus ganz Deutschland in Hannover zeigen, was sie über den Vertrag denken, der nur wenigen international agierenden, dafür umso mächtigeren Konzernen und ihren Advokaten auf beiden Seiten des Atlantiks dient. Hunderte bereits geschlossene bi- und multilaterale Freihandels- und Investitionsschutzabkommen weltweit illustrieren das immer gleiche Prinzip. Achtung! Unbegrenzte Freiheit für die Multis, Beschneidung grundlegender Rechte von Arbeitern und anderen abhängig Beschäftigten, Beseitigung von nicht-tarifären Handelshemmnissen, wie diese Anwälte das nennen, wie Umwelt- und Verbraucherschutz. Immer wurden neue Jobs versprochen, immer verloren zahllose Menschen ihren Broterwerb oder einen Teil ihrer Einkünfte. Insbesondere durch das 1994 in Kraft getretene nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Die größte US-Verbraucherschutzorganisation Public Citizen geht inzwischen davon aus, dass durch NAFTA rund 1 Million Stellen in den USA vernichtet wurden. Im Nachbarland Mexiko verloren nach Angaben des US-Gewerkschaftsdachverbands rund 2 Millionen Menschen, insbesondere Bauern, ihre Existenzgrundlage. So, das ist die Realität. Das wird auf die Menschen zukommen, wenn dieses TTIP-Abkommen ratifiziert und in Kraft treten wird. Deutsche Industrie und Bundesregierung haben in den vergangenen Monaten Falschinformationen verbreitet, was die positiven Effekte von TTIP auf den Arbeitsmarkt betrifft. Das hat die Nichtregierungsorganisation Foodwatch detailliert nachgewiesen. Dies zeigt, wie schwer es den Propagandisten des Abkommens fällt, handfeste Argumente für ihre These zu finden. Es bringe einen allgemeinen Wohlfahrtsgewinn. Und so klang es eher wie das Pfeifen im Walde, als Kanzlerin Angela Merkel am Freitag an Kritiker appellierte, doch auch an die Chancen des Abkommens für den deutschen Mittelstand zu denken, der, wie auch die Exportwirtschaft hofft, den Vertrag noch vor dem Ende der Amtszeit von Obama im November unter Dach und Fach zu bringen. Denn sonst, fürchtet unter anderem VDMA-Präsident Festke, werde sich dessen Abschluss um Jahre verzögern. Dann machen eben die Asiaten das Geschäft mit den USA. Sollen sie mal machen, das sagen wir. Die zahlreichen Organisationen und Initiativen, die zur Anti-TTIP-Demo in Hannover aufrufen, wissen sich einig mit Partnerverbänden in den USA und Kanada. Auch dort wächst der Widerstand gegen einseitig Großunternehmen bevorzugende Verträge. So, das war ein kleiner Bericht aus der jungen Welt. Und das ist die Situation. Also heute in Hannover große Proteste gegen TTIP. Ja, und bekanntlich sind die Verhandlungen, die da stattfinden zwischen USA und Europa, natürlich streng geheim. Noch nicht mal die Politiker sind da richtig informiert, nur Ausgewählte von den Parteien haben da direkten Zugang zu den Papieren. Und trotzdem soll es natürlich verkauft werden und wird auch verkauft halt mit dem großen Argument, ja, das belebt dann die Wirtschaft, ja, sowohl in den USA wie auch in Europa, wie du gerade gesagt hast, Arbeitslosigkeit wird tendenziell verschwinden, das schafft Arbeitsplätze, also hin zum Paradies und natürlich genau das Gegenteil wird der Fall sein. Das hat es ja noch niemals gegeben, dass irgendwelche Änderungen auf diesem Niveau, Gesetzesänderungen, zwischenstaatliche Vereinbarungen, dass das mal zugunsten der Arbeiterschaft oder der Leute ist, die arbeiten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Nicht verstärkt, sagen wir in den letzten 30, 40 Jahren, aber im Grunde geht es schon seit 200 Jahren so. Die Frage, die uns auch beschäftigt, ist: Ist dieses TTIP-Abkommen überhaupt noch zu stoppen? TTIP und CETA, die Organisatoren einer Großdemo am heutigen Sonnabend in Hannover, sind da zuversichtlich. Sie rechnen damit, dass mehrere 10.000 Menschen in die niedersächsische Landeshauptstadt kommen. Ein Tag, wie gesagt, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU und US-Präsident Barack Obama die diesjährige Hannover-Messe eröffnen. Das Treffen der beiden Regierungschefs bietet eine einmalige Gelegenheit, ein starkes Zeichen gegen die Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP oder TTIP, zu setzen. Das sagte gestern Hanni Grammann vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Wir gehen davon aus, dass wir eine starke Demo haben werden. Nach Grammanns Angaben rufen mehr als 130 Organisationen zu den Protestaktionen auf. Sie alle sehen in TTIP, dem geplanten Abkommen zwischen der EU und den USA, eine Gefahr für die Demokratie, für Sozial- und Umweltstandards und die öffentliche Daseinsvorsorge. Konzerne erhielten exzessive Klagerechte. Schon jetzt versucht zum Beispiel Vattenfall wegen des Atomausstiegs in Deutschland vor einem Schiedsgericht 4,7 Milliarden Euro Schadensersatz zu erstreiten. Mit TTIP, so die Befürchtung, werden sich solche Klagen stark häufen. Das fertig verhandelte CETA-Abkommen, ich übersetze mal, ich sag's mal auf Englisch, Comprehensive Economic and Trade Agreement, klingt also wirklich gefährlich. Das klingt wie eine Stinkbombe, in der man Messer und Rasierklingen reingepackt hat. Zwischen der EU und Kanada gilt als Blaupause für TTIP. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström habe die Proteste gegen die Abkommen kürzlich als überflüssig bezeichnet, sagte Grammer. Die Frau ist natürlich eine Lobbyistin, das weiß jeder. Tatsächlich sei der Widerstand aber mehr als berechtigt. Daran ändere auch die Umetikettierung der heftig kritisierten Schiedsgerichte zu Handelsgerichten nichts. Die nennen die also nicht mehr internationale Schiedsgerichte, sondern Handelsgerichte. Ein neues Etikett macht aus einer Flasche Essig noch lange keinen Champagner. Der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Georg Janssen, sagte, auch Landwirte hätten gute Gründe für gerechten Welthandel, faire Preise und gegen die geplanten Abkommen zu demonstrieren. Warum sollen wir für die internationalen Agrarkonzerne die Steigbügel halten, um deren Exportprofite zu sichern? Janssen kündigte einen Konvoi aus Traktoren an, der die Demonstration anführen werde. Und Verdi-Chef Frank Bsirske sieht in TTIP eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat ganz allgemein. Wir fordern faire Verträge, sagte er gestern. TTIP setze stattdessen auf einen Freihandel, der ausländische Großkonzerne gegenüber inländischen Unternehmen privilegiert. Es öffne diesen Unternehmen neue Einfallstore, um ihre Profitinteressen durchzusetzen, kritisierte Bsirske. Dieses Freihandelsabkommen schafft Institutionen, die querliegen zum Rechtsstaat und zur Demokratie. Also wie gesagt, private Schiedsgerichte von Privatleuten, die irgendwo geheim tagen und dann über das Schicksal von Millionen Menschen entscheiden. Ja, Sie haben richtig gehört, sowas Absurdes muss man sich erstmal ausdenken. Das können also nur Winkeladvokaten, die wirklich in den, könnte man sagen, perversesten Schachzügen von Rechtsverdreherei jahrelang, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang erzogen wurden, die können sich sowas ausdenken. Normale Menschen kommen da gar nicht drauf. Geheim zu tagen und dann eben an eine Regierung rantreten und Milliarden fordern. Dazu gehört schon einiges an Frechheit und auch an Dreistigkeit, um sowas überhaupt in die Welt zu setzen. Mich wundert sowas, dass die Leute mit sowas ankommen. Wenn jemand mit sowas ankäme, dem müsste man direkt mit einem Hammer auf die Finger hauen und auf die Anwaltsfüße und sagen, geh mal schön zurück da in das Loch unter den Stein, unter dem du hervorgekrochen bist, gekommen warst. Ja, diese Winkeladvokaten, die laufen natürlich aber nicht in schmierigen Anzügen rum, sondern die haben dann so 6.000 Dollar Anzüge. Und also die letzte Woche haben wir da ja geredet über diese Rechtsanwaltsbüros in Panama. Also da finden sie dann bestimmt sehr gute, erfahrene Rechtsanwälte, die wissen, wie man mit so einem Gericht umgeht, was man da zu machen hat. Die erfinden ja auch Klauseln, Gesetze, Gesetzeslücken und Hinterklauseln, Unterklauseln und Nebenklauseln, mit denen sie den Leuten dann vor Gericht das Wort im Munde rumdrehen können und aus Jauche honigsüßen Wein machen können. Was die gute Nachricht ist, unterdessen brach in Deutschland die Zustimmung zu dem Abkommen laut Bertelsmann Stiftung von 55% noch vor 2 Jahren auf aktuell nur 17% ein. Das heißt, die Menschen, die immer besser informiert sind, lehnen dieses Abkommen ganz klar ab. Grund für die ablehnende Haltung sei vor allem Angst vor schlechteren Produkt-, Verbraucherschutz- und Arbeitsmarktstandards, erklärte die Stiftung. Das ist ja nun ein Erfolg, oder? Die Leute sind informiert, die Leute bekommen langsam mit, was da auf sie zukommt und lehnen dieses Handelsabkommen ab, eine große Mehrheit. Wenn wir die Zustimmung der Bevölkerung zu TTIP jetzt dermaßen gesunken ist, von 55 auf 17%, da würde ich doch als Regierungsvertreter und Obama-Freund ganz klar dazu sagen, da besteht aber ein Informationsdefizit für die Bevölkerung, nicht wahr? Ja, aber dann müssen sie aus ihren geheimen Hinterzimmern raus und müssen den Leuten die Karten auf den Tisch legen und auch neue Wörter erfinden, zum Beispiel das Wort Partnership. Das ist ja auch so eine parfümierte Stinkbombe. Mit Partnership hat man ja auch Wasserwerke privatisiert und dann den Leuten riesen Wasserrechnungen aufgebrummt. Das Wort Partnership ist schon ganz böse. Da sollte man also wirklich Knoblauch nehmen, Kruzifixe und auch Dreschflegel und den Leuten, die mit Partnership kommen, direkt mit Dreschflegeln, Kruzifixen und Knoblauchzehen aufs Haupt schlagen. Gut, meine Damen und Herren, Udo Lindenberg, Club der Millionäre. Ach, wie gerne. Oder Schwerverbrecher sein. Ach, wie gerne wäre ich im Club der Millionäre. Oder Erbschleicher vielleicht, oder ein Lottogewinn. Mehr Möglichkeiten sind da nicht drin. Oder ohne, sonst kommen sie hier nicht rein, sagt der Türsteher vorm Ritz. Es müsste schon die goldene Amexo-Karte sein, dann reißt er noch einen blöden Witz. Sie lassen dich draußen stehen, so böse und gemein, und wieder bist du das arme Schwein. Allein um das zu ändern, werde ich jetzt bald ein superreicher Lebemann, der dann den ganzen Tag mit Champagnerkorken knallt und Arbeit geht ihn nichts mehr an. Er liebt es, teure Frauen mit Schaumwein zu bespritzen, anstatt als arme Filzlaus im Kuli abzusitzen. Schwerverbrecher sein. Ach, wie gerne wäre ich im Club der Millionäre. Oder Erbschleicher vielleicht, oder ein Lottogewinn. Mehr Möglichkeiten sind da nicht drin. Au. Au. Gold, die Dormänner mit Colt von meiner Suite in Manhattan. Die schönsten der schönsten Fotomodels krabbeln durch die seidenen Betten. Das einzige Problemchen, das ich vielleicht dann hätte, finden die Mädels wirklich mich oder meine Kohle nett? Man hätte vielleicht Probleme, ey. Gerne wäre ich im Club der Millionäre, doch da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Da muss man schon Erfinder oder Schwerverbrecher sein. Ach, wie gerne wäre ich im Club der Millionäre oder Erbschleicher vielleicht oder ein Lottogewinn. Mehr Möglichkeiten sind da nicht drin. Au. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Ja, heute gehören wir ja alle zu den Millionären, zum Club der Millionäre in Zeiten von Facebook und Twitter und WhatsApp und so. Da hat doch jeder eine Million Freunde. Ne? Wir sind doch alle Millionäre. Gut, aber normalerweise hier, wenn das Wort Millionär auftaucht, sprechen wir ja immer über andere Sachen. Also letzte zwei Wochen Panama, ne? Jetzt nochmal zum ganz kurz zum gleichen Thema, nur aus einer anderen Ecke. Nordrhein-Westfalen, das Land Nordrhein-Westfalen, hat jetzt einem Whistleblower eine Liste abgekauft, also beziehungsweise 11 CDs für 17 Millionen. So eine Geschichte, so ähnlich wie vor 6 Jahren diese berühmte Liste Falciani, wo also damals aus der Schweiz und jetzt auch wieder aus der Schweiz, also das bekannt wird, wer dort wie viel Geld deponiert hat. Also es geht da konkret um die Jahre zwischen 2006 und 2008, also das waren dann so zwischen 75, aber nicht Millionen, sondern 75 Milliarden und 93 Milliarden, was die Millionäre und ihr Club da eben hingeschafft haben, um Steuern zu sparen. Und jetzt, also das Land, allein das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt schon 5 Milliarden, glaube ich, oder bezieht sich auf ganz Deutschland, weiß ich jetzt nicht mehr, 5 Milliarden sich geholt. Also da sind 120.000 Deutsche aufgetaucht auf diesen Listen. Und was die jetzt machen, dass sie anderen europäischen Ländern auch diese Informationen zur Verfügung stellen. Also natürlich Spanien, da erwartet man auch 6,5 Milliarden. Dann wollen wir mal sehen, wie das weiter hier geht, ob den Leuten jetzt tatsächlich doch mal ein bisschen auf den Fuß getreten wird. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 23. April 2016. Die kommentierten Katastrophen und gemischten Meldungen. Thema Pressefreiheit, Thema Grundrechte. Jan Böhmermann hat mit seinem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten eine Staatsaffäre losgetreten. Während die Deutschen ungewohnt heftig über Humor streiten, scheint der Satiriker den Coup als Krise zu erleben. Er hat sein Kölner Haus in den vergangenen Tagen kaum verlassen. Böhmermann steht mittlerweile unter Polizeischutz. So geht Satirikern eigentlich bisher nur in Ägypten oder in Afghanistan oder im Irak. Nun müssen Satiriker sich auch in unserem schönen Westeuropa verstecken vor Verrückten oder vor Diktatoren, die dann Mordbuben losschicken, oder vor Verrückten, die einfach selber ausklinken und jemanden umbringen, einfach weil er ein lustiges Gedicht auf einen Despoten gemacht hat. Soweit ist es gekommen. Ja, wer auch wieder mal sein Maul nicht halten konnte und seinen Senf dazu geben musste zu diesem Problem, Böhmermann, da gibt's ja im deutschen Strafgesetzbuch einen Artikel, wo die Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern also sanktioniert werden kann, und sagt doch der Gauck dann zu diesem Thema: Vielleicht machen sich nicht alle Menschen bewusst, dass die höchste Repräsentanz einer Republik, einer Demokratie, doch mindestens so viel Ehrerbietung verdient, wie es ein gekröntes Haupt verdient. Ja, dann kriecht also Gauck diesem Despoten Erdogan noch ins Hinterteil rein. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Gauck als kühner Mann, der in China die Menschenrechte predigt und die Pressefreiheit, tritt nun einem Künstler in den Arsch, um einem Despoten willfährig zu gefallen. Und das Ganze verkleidet er dann als gekrönter Häupter. Am Donnerstag ließ Böhmermann seine ZDF-Sendung ausfallen. Auch seine Radiosendung im RBB wird es am Sonntag nicht geben, wie schon vergangene Woche. Da saß Böhmermann bereits in dem Studio, das er sich zu Hause eingerichtet hat, als er merkte, dass er nicht albern sein kann. Er sagte die Aufzeichnung ab. Freunde und Bekannte, die in den letzten Tagen Kontakt zu ihm hatten, machen sich Sorgen, ob er mit dem Druck fertig wird. Eben noch war Böhmermann, wie es heißt, eine mediale Nischenexistenz. Nun kennt ihn das ganze Land. Böhmermann, der ist 35 Jahre alt, hat also eine Staatsaffäre ausgelöst. Er hat gezeigt, wie klein Angela Merkel ist und wie absurd das deutsche Recht. Falls Böhmermann mit seinem Gedicht zeigen wollte, was Satire auslösen kann, ist es ihm gelungen. Die Staatsaffäre Böhmermann geht in die dritte Woche. Und erst allmählich wird klar, was diese kleine 5-Minuten-Szene tatsächlich ausgelöst hat. Sie führte nicht nur die Empfindlichkeit des türkischen Despoten-Präsidenten vor und die Selbstverleugnungsfähigkeit der Kanzlerin. Sie regte über Tage und Wochen ein ganzes Land auf, das sich mit Satire und Kunst und deren Freiheit normalerweise nur am Rande beschäftigt. Böhmermanns Erdogan-Nummer ist raffiniert konstruiert. In der Szene unterhält er sich mit seinem Sidekick Ralf Kabelka über die Grenzen dessen, was in Deutschland erlaubt ist. Schmähkritik sei nicht erlaubt, erklärt ihm Kabelka, worauf Böhmermann, um zu verdeutlichen, was nicht erlaubt ist, ein Gedicht über Erdogan vorträgt. Als das Publikum applaudieren will, hält er es davon ab. Böhmermann reimt Ziegenficken auf Minderheiten unterdrücken, nennt Erdogan sackdoof, feige und verklemmt, pervers, verlaust und zoophil. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. So geht das immer weiter. Die Satire trieb einen Spalt durch das Land. Brachial zertrümmerte Böhmermann, was seit Jahren eigentlich nicht mehr zur Debatte steht: die Einigkeit darüber, was Humor darf. Konsens ist für Böhmermann generell nicht die Lösung, sondern das Problem. Konsens ist Gift, findet er. Sein Werk teilt Deutschland nun in zwei Lager. Die einen sehen in Böhmermann einen kompromisslosen politischen Künstler. Die anderen kommen über die Schmähungen des Gedichts, über Gelöt, Schweinefurz und Schrumpelklöten nicht hinweg. Sie fragen sich, ob es sich lohnt, Böhmermanns Freiheit zu verteidigen, aus Beleidigungen Kunst zu destillieren. Natürlich, der eigentliche Provokateur ist Erdogan, der Mann, auf den sich Böhmermann bezieht. Der Mann, der die Kanzlerin vor sich hertreibt, und seine Provokationen haben nicht einmal mehr den Hauch des Spielerischen. Diesen Hintergrund darf man nicht vergessen, wenn man über Sinn und Unsinn von Böhmermanns Arbeit nachdenkt. Ja. Was macht Erdogan? Wer Erdogan oder die türkische Regierung kritisiert, ist wahlweise ein Terrorist, ein Verräter, ein Provokateur, ein Agent einer fremden Macht. In einem Land, in dem der größte Teil der Bevölkerung politisch ungebildet ist und auf das vertraut, was die regierungsnahen Fernsehsender berichten, glauben die meisten Menschen die Geschichte vom bösen Rest der Welt, der die Türkei klein halten wolle. In dieser Atmosphäre ist es sogar möglich, dass ein Schulkind wegen eines unbedacht hingeschriebenen Facebook-Posts angeklagt wird. Hat's alles schon gegeben. Verhandelt wird ja längst nicht mehr die Frage, wie gelungen die 5 Minuten Satire waren. Das Kunstwerk hat sich ausgeweitet. Das ZDF, die Kanzlerin, Erdogan, die deutsche Öffentlichkeit sind zu einem Teil des Böhmermannschen Werks geworden. Die Kanzlerin hat darin die Rolle einer Politikerin, die sich oberschlau durchzuwinden versuchte. Einerseits wollte sie den jähzornigen Regenten besänftigen, den Sultan, andererseits nicht so wirken, als mache sie einen Bückling vor Erdogan und vor Erdogans Wutanfall. Gelungen ist ihr nichts. Die Deutschen sind sich nicht mehr sicher, ob die Kanzlerin eigentlich noch so genau weiß, wo die Grenzen ihrer Befugnisse liegen. Und in der Türkei wurde der Ehrgeiz, gegen Böhmermann vorzugehen, nur noch mehr angestachelt. Welche Affären hat es in Deutschland bisher gegeben, wo geklagt wurde? Da ist erstmal 1987 von Rudi Carrell in Rudis Tagesschau eine Geschichte passiert, wo ein Grund war zu klagen. In Rudis Tagesschau werden Ayatollah Khomeini scheinbar von verschleierten Iranerinnen Büstenhalter zugeworfen. Der 5-Sekunden-Gag führt zu Massendemonstrationen im Iran. Carrell erhält Morddrohungen. Das war 1987. Angeklagt wurde er für das Büstenhalterwerfen in Deutschland aber nicht. Dann gab es ein ganz böses Ding 2006 von der Satirezeitschrift Titanic. Knallt die Bestie ab. Da ging es um einen Problembär. Der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck, der hat sowas von einem Bär an sich mit seinem Zottelkopf und seinem Bart, erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen das Satiremagazin Titanic, das doch nur die bärenverachtende Grausamkeit bayerischer Bärenkiller geißeln wollte. Satire pur. Dann gab es in der Taz eine Geschichte um eine heiße Kartoffel. Die Taz nennt den polnischen Präsidenten Lech Kaczynski Polens neue Kartoffel. Zwillingsbruder Jaroslaw bezeichnet dies als Verbrechen und fordert Konsequenzen. Die Antwort der Zeitung, ein Kartoffelmemory. Da hat man also 2 Kartoffeln genommen und die Köpfe der Kaczynski-Zwillinge. Das sind also 4 Memory-Karten und damit kann man sich ein lustiges Memory basteln. Nächste Geschichte, die aber globale Auswirkungen hatte, war 2012 die Pussy Riot-Affäre. Nach dem sogenannten Punk-Gebet in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale werden Mitglieder der Punk-Bands zu 2 Jahren Haft verurteilt. Sie kritisierten die Unterstützung Präsident Putins durch den Moskauer Patriarchen. Und dann natürlich der Hit, noch einmal 2012, noch einmal Titanic. Da sieht man Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Lässt per einstweiliger Verfügung einen Titanic-Titel verbieten. Das Motiv ist eine Anspielung auf die sogenannte Vatileaks-Affäre. Später lässt der Papst das Verbot zurücknehmen. Da sieht man also Ratzi mit einem riesigen Pissfleck auf seiner päpstlichen Soutane. Oder auf seinem päpstlichen Gewand. Landet frisch auf dem Tisch. Islamburger, der Spaß für die ganze Familie. Nun gut, so wird's weitergehen. Die türkische Regierung teilte mit, dass sie eine strafrechtliche Verfolgung Böhmermanns beantrage, wegen der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes nach § 103 Strafgesetzbuch, einem Relikt aus der Kaiserzeit. Die Bundesregierung sitzt tief in der Sauna. Zum Fall Böhmermann ein paar Stimmen von Deutschtürken. Fünf Stimmen von Meinungsführern mit türkischen Wurzeln zum Fall Böhmermann. Da ist zuerst mal Frau Idil bei dir. Die ist 41 und die ist Kabarettistin in Berlin. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. In ihren Stücken macht die Schauspielerin, die seit Jahren erfolgreich die Grenzen von Satire auslotet, die Klischees Deutscher und Türken und von Türken über Deutsche sichtbar. Baydar hält das Schmähgedicht ihres Kollegen Böhmermann für ein Geschenk. So leidenschaftlich wurde in Deutschland schon lange nicht mehr über Meinungsfreiheit diskutiert. Die Debatte, fordert Baydar, müsse jedoch ehrlich geführt werden. Ja, Erdogan ist ein Despot. Das hat inzwischen fast jeder verstanden. Entscheidend ist aber, sind wir in Deutschland bereit, für Meinungsfreiheit einzustehen, auch wenn es wehtut? Der eigentliche Skandal, sagt Baydar, sei nicht, dass Erdogan versuche, Einfluss auf die Pressefreiheit in Deutschland zu nehmen. Das macht er sogar überall und immer, sondern dass Kanzlerin Merkel dies aus politischem Opportunismus zulasse. Ich als Kabarettistin möchte keine Grenzen kennen. Eine weitere Person ist Gökayel Sufuklu, 54, Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Was Böhmermann gesagt hat, war deplatziert und beleidigend, das sagt Sufuklu, der in Stuttgart lebt. Das Schmähgedicht emotionalisiere stark, weil die Mehrheit der türkischen Gemeinde nicht nur Erdogan als Person angegriffen sehe, sondern den türkischen Staatspräsidenten und damit das türkische Volk. Ohnehin bestehe in der Community ein gewisses Misstrauen gegenüber dem deutschen Staat. Viele Türken waren enttäuscht darüber, wie sich die deutschen Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung der NSU-Morde verhalten haben. Eine weitere Person ist Kerim Arpad, 39 Jahre alt, Geschäftsführer des Deutsch-Türkischen Forums in Stuttgart. Arpad ist Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Der ist genervt von der Debatte. Für Leute, die die Verständigung zwischen Deutschen und Türken fördern wollen, ist das frustrierend, sagt Arpad. Vom erhöhten Empörungsgrad profitieren nur die Extremisten auf beiden Seiten, türkische Nationalisten und deutsche Fremdenhasser. Eine weitere Person, die sich zu diesem Thema äußert, ist Shermin Langhoff, 46 Jahre alt. Sie ist Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters. Sie sagt, auch mir gefallen die rassistisch-orientalistischen Zuspitzungen in diesem Schmähgedicht nicht. Das sagt die Künstlerin, die in der türkischen Großstadt Bursa geboren wurde und als Kind nach Deutschland kam. Aber die Kritik daran, zumal das Gedicht in einem Kontext vorgetragen wurde, soll in den Feuilleton-Seiten stattfinden, wo wir alle darüber streiten können. Das gehört nicht vor den Richter. Künstlerinnen und Künstler müssen ohne Angst vor Zensur und ohne Schere im Kopf arbeiten können. Die beiden Länder seien alleine durch ihre Migrationsgeschichte eng miteinander verbunden. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Zum Schluss Fatih Zingal, 36, der ist in der Union Europäisch-Türkischer Demokraten und wohnt in Solingen. Er sagt zu dem Thema, ich verstehe nicht, warum wir über Kunst diskutieren, sagt Rechtsanwalt Zingal. Böhmermanns Gedicht war keine Kunst, sondern eine Beleidigung. Zingal ist, wie gesagt, Vizechef der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, so heißen die wirklich, des inoffiziellen Ablegers der AKP, also der Erdogan-Partei in Deutschland. UET-Mitglieder haben einen schwarzen Kranz vor dem ZDF-Sendezentrum niedergelegt und bei der Staatsanwaltschaft Mainz Anzeige gegen den Satiriker erstattet. Ja, da fragt man sich, ist das gelungene Integration? Aber Katholiken würden sowas natürlich auch machen und haben es ja vorexerziert. Erdogan, Erdogan, sei nur einfach wutentbrannt. Ich sing einfach, was du bist. Ein Terrorist, der auf freien Geist nur scheißt. Neues Thema. Es geht um das Thema Wohnen. Es gibt nämlich mittlerweile eine Verarmung oder eine Armutsfalle, die viele Menschen mit Angst und Sorge auf ihr Altwerden blicken lässt. Die Mieten in den Städten steigen, gleichzeitig sinkt der Wert des Häuschens in der Provinz. Eine Armutsfalle für viele Senioren. Dazu gibt es im Spiegel von dieser Woche eine kleine Reportage. Da wird ein Herr Holger Poganda vorgestellt, der ist 72 Jahre alt und der blickt auf sein Leben zurück und er muss sich nicht schämen. 40 Jahre lang Pünktlichkeit, 40 Jahre lang hat er als Busfahrer und Maschinenschlosser gearbeitet, immer Steuern bezahlt. Mit seinen 811,90 Euro Rente monatlich kann der Rentner einigermaßen über die Runden kommen. Bis seine 54 Quadratmeter Wohnung im Berliner Außenbezirk Niederschönhausen zwei neue Fenster und einen Balkon bekam. Für den Vermieter war die Investition eine Modernisierung. Für Purganda war es der Schritt ins soziale Abseits. Die Monatsmiete kletterte von 204 im Jahr 2012 auf insgesamt 313 Euro kalt. Jetzt bleiben Purganda noch 150 Euro im Monat für Lebensmittel, zu wenig für drei Mahlzeiten am Tag. Und so schleicht er sich, wenn es am Monatsende mal wieder eng wird, für ein Mittagessen zur nahegelegenen Caritas. Bogandas stiller Kampf um ein würdiges Auskommen ist eine Herausforderung, die auf Millionen Deutsche zukommt. Wohnen ist zum Risikofaktor geworden, der in Zukunft massiv zur Altersarmut beitragen wird. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die sich mit Lebenslagen und Einkommenssituationen älterer Menschen befasst hat. Die Autoren gingen der Frage nach, wie sich die Entwicklung des Wohnungsmarktes auf das Leben der Senioren auswirken wird. Zwei gegenläufige Prozesse verschärfen die Altersarmut. Während die Immobilien- und Mietpreise in den städtischen Zentren rasant anziehen, verfallen die Häuserwerte in vielen ländlichen Regionen. Es geht also nicht nur um Mieter in teuren Ballungsgebieten, auch die Lage einer Vielzahl von Eigenheimbesitzern verschlimmert sich. Sie hatten sich die Immobilie nicht zuletzt als Sicherheit fürs Alter zugelegt. Doch nun ist das ersparte Heim immer weniger wert. Das sind keine schönen Aussichten, die da auf die Menschen zukommen. Millionen Menschen werden also im Alter arm. Die Zukunft. Dazu noch diese fürchterliche Riester-Rente, wie man das genannt hat. Und dann sieht man halt Szenen, die man auch in Barcelona beobachten kann, dass abends schamhaft alte Menschen in den Müllcontainern vor Supermärkten wühlen und versuchen, da noch was Essbares rauszuholen. Oder in den Eingängen zu den Banken schlafen, auf den Kartons da. Überall nimm das zu. Also wenn du gerade sagst, das Wohnen ist zum Risikofaktor geworden, ich glaube, wir kommen nur raus aus der Geschichte, wenn wir selber zu Risikofaktoren werden. Also in dem Sinne, dass wir dann Risiko sind für die, die schuld sind an dieser Misere. Diese Phänomene, die da auf uns zukommen, sind natürlich schon bekannt, besonders in den Großstädten wie zum Beispiel Barcelona, London, Paris, aber auch in Budapest oder Belgrad. Überall ist es dasselbe. In London, der Welthauptstadt des Pragmatismus und des Kapitals, hat das also, wie gesagt, schon vor vielen Jahren angefangen. Da kommt erstmal der Hipster als Katalysator der Veränderung und am Anfang wird er belächelt oder auch toleriert. Das Phänomen ist nicht neu. Die Umwandlung von Arbeiter- und Einwanderervierteln lässt sich seit Jahren zum Beispiel auch in Berlin, New York oder auch Belgrad beobachten. Die Dramaturgie ist überall dieselbe. Erst kommen Künstler und Studenten, dann Kaffeebetreiber, Touristen, Investoren und schließlich das große, doofe Geld. Der Preis für die hübsch sanierten Viertel ist die Verdrängung der früheren Bewohner, die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Und dann hat man aber überall unheimlich viele Cafés, wo man dann ein Müsli für 7,30 Euro essen kann mit einem kleinen Sahneklecks obendrauf oder einen ganz kleinen winzigen Kaffee für 2,40 Euro. Kommen wir zum Thema SPD. Was ist mit der SPD los? Die liegen Umfragen nach ganz, ganz unten. Nur noch um die 20% attestieren, die Meinungsforscher wollen die SPD bundesweit wählen. So wenig wie noch nie, seitdem die Stimmung unter den Wählern gemessen wird. Rund 40 SPD-Bundestagsabgeordnete kämen bei diesem Ergebnis wohl nicht mehr ins Parlament. Ein Fünftel der Fraktion. Die Zahl der Direktmandate würde auf wenige zusammenschrumpfen. Dass der Weg nach unten wohl noch nicht beendet ist, zeigen aktuelle Umfragen aus den Bundesländern, in denen im September gewählt wird. In Berlin ist die SPD auf 23% abgesagt. In Mecklenburg-Vorpommern wird sie sich nach Lage der Dinge ebenfalls als Juniorpartner in eine Koalition retten können. Auf allen Ebenen herrschen Ratlosigkeit und Verzweiflung. Schließlich scheint nichts zu helfen. Die Partei regiert solide, hat sozialdemokratische Anliegen wie die Mietpreisbremse oder die Rente mit 63 durchgesetzt und vor lauter Geschlossenheit das Diskutieren verlernt. Aber es bringt nichts. Ja, die SPD. Ja, das ist ja erstmal eine schöne, eine gute Nachricht. Die SPD verliert Stimmen und befindet sich da natürlich in guter Gesellschaft mit anderen sozialistischen oder sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa. Ne? Die Frage ist nur, kommt dann was Besseres nach? Ne? Und also in Griechenland ist was Besseres nachgekommen, wo die PASOK, dann weiß ich, die haben inzwischen, glaube ich, sind sie bei 5% angelangt. Und da ist dann eben Syriza stärker geworden. Was Ähnliches, weniger krass, spielt sich in Spanien ab. Die Sozialisten hier sind auch auf diesem Dampfer, verlieren immer mehr Stimmen. Da ist auch was Vernünftiges nachgekommen. Aber in Deutschland, also da sehe ich nichts. Ne? Also von daher bin ich mir jetzt in Deutschland nicht so sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, weil die Grünen, mein Gott, oder die Linke wird ja auch nicht stärker in Deutschland. Ne? Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Samstag, 23. April 2016. Ich habe da eine schöne Barcelona-Kunja vorbereitet, die finde ich jetzt leider nicht. Heute geht hier einiges durcheinander im Studio. Wir haben hier mit unserem Computer doch ein paar ganz kleine Probleme, aber wie immer lösen wir das, während wir die Sendung machen. Also, Barcelona wird Sitz einer Spezialabteilung der Europäischen Organisation für seltene Krankheiten. Das Krankenhaus Hospital Sant Pau ist für die Einrichtung vorgesehen. Circa 400.000 Menschen leiden in Katalonien unter den sogenannten seltenen Krankheiten, von denen es circa 7.000 gibt. Nächste Nachricht. Katzenjammer bei den Anhängern des FC Barça wegen des dritten in Folge verlorenen Spiels am vergangenen Sonntag gegen Valencia im Camp Nou und der bequeme Vorsprung vor den Verfolgern Real Madrid und Atletico Madrid ist mittlerweile dahingeschmolzen. Die Meisterschaft ist in Gefahr. Nächste Meldung. Beim fünften Verhandlungstag im Prozess gegen die autonomen katalanischen Polizisten, die beim Generalstreik 2012 mit Gummigeschossen auf friedliche Demonstranten geschossen haben, muss der damalige Direktor dieser Polizeieinheit nun zugeben, dass Frau Esther Quintano, das Opfer, von eben dieser Polizei angegriffen und verletzt worden war. Sie verlor bei dem Angriff ein Auge. Um die zwei Hauptangeklagten vor einer Bestrafung durch die Justiz um jeden Preis zu bewahren, hat die Polizei nun ihre Prozessstrategie im Fall Quintana geändert und behauptet nun, nicht diese zwei, sondern andere nicht identifizierte Beamte hätten mit einem anderen Geschosstyp Frau Quintana verletzt. Das fällt einem auf, wenn man die Prozessberichterstattung hört, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Werner, die sagen jetzt alle, es war gar kein Gummigeschoss, sondern es war dieses weichere Geschoss, das ihr das Auge zertrümmert oder kaputt geschossen hat. Und damit wollen sie eigentlich die zwei, die man kennt, namentlich und vom Gesicht her bekannt sind, aus der Schusslinie nehmen und das Ganze wieder in einem Nebel verschwimmen lassen. Wo man ja gesagt hat, gut, die Frau, wir haben uns bei ihr entschuldigt, sie hat uns vor Gericht gezerrt, die Bürgerproteste haben uns an den Pranger gestellt, aber jetzt soll doch gut sein und lassen wir die armen Polizisten doch in Ruhe. Nächste Meldung. Schon mehr als 3000 Menschen in Barcelona und Tarragona sind durch verseuchtes Trinkwasser diese Woche infiziert worden. Durchfall, Magenschmerzen und Übelkeit sind die Symptome. Schuld ist offensichtlich die Firma Font Darinzal, die in zahlreichen Firmen sogenannte Wasserspender installiert hat. Ich glaube, da gab es vor Jahren schon mal in Deutschland eine Affäre um diese Wasserspender, dass die wirklich Durchfall provozieren sollten, schwere Infektionen auslösen könnten, weil die einfach vom Konzept her sehr unhygienisch sind. Genauso wie das Speiseeis, das aus diesem Speiseeisautomaten kommt. Dieses Softeis, das soll wirklich eine Quelle von Keimen und Schweinereien sein. Die sollen doch da einfach reines deutsches Bier reintun, dann haben sie das Problem, ne? Ja, aber dann müssen sie einen Spender nehmen und das Problem ist der Spender. Im Spender bilden sich halt diese, gut, schöner Witz übrigens, aber im Spender bilden sich eben diese Keime, die dann Darminfektionen und Schlimmeres auslösen können. Seit Tagen patrouillieren Polizei und private Wachschutzmänner durch die U-Bahnhöfe im Zentrum von Barcelona, um zu verhindern, dass die sogenannten Top-Manta-Männer, das sind fliegende illegale Straßenhändler afrikanischer Herkunft, ihre raubkopierte Ware, wie zum Beispiel gefälschte Markenklamotten und Schuhe, an den Mann bzw. die Frau bzw. die Touristen bringen. Dazu gibt es jetzt ein Riesengeheul. Die Opposition im Rathaus, die rechte CiU-Partei voran, benutzt diese angespannte Lage, die es nun wirklich gibt, um der Bürgermeisterin Ada Colau, Achtung, Untätigkeit gegen das organisierte Verbrechen vorzuwerfen. Als gäbe es kein anderes Verbrechen als diese fliegenden Straßenhändler, die sich organisieren wollen, klar. Ja, also ist wirklich ein Problem, weil ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, soll ich meinen Löwe-Täschchen da auf dem Paseo de Gracia in der Boutique holen oder beim Top-Manta. Ne? Man will sich ja nicht strafbar machen. Ne? Und heute ist ganz besonders schlimm. Wo kaufe ich normalerweise meine Rosen? Natürlich bei den Pakistanern oder Senegalesen oder anderen Leuten, die anbieten hier auf der Straße relativ billig. Ne? Aber da sind jetzt wieder ist der Verband der Blumengeschäfte dagegen und fordern, dass die Autorität einschreiten soll, weil die denn das Geschäft kaputt machen. Ne? Also ich habe das Problem jetzt so gelöst. Kaufst bei beiden nichts. Also kein Buch und keine Rose, weil jetzt gibt's was viel Besseres, eine Geschenkidee. Ne? Also man hat jetzt festgestellt, dass in Spanien bei Paaren die Untreue am höchsten ist in ganz Europa. Ja? Wo gehen die hin, wenn sie betrügen wollen, nach Hause? Zu Hause in ihrem eigenen Ehebett wird es dann getrieben. Und da hat jetzt glücklicherweise eine Firma in Galicien eine intelligente Matratze entwickelt, die also da Sensoren eingebaut hat und die können jetzt sexuelle Aktivität feststellen, diese Sensoren, und du kannst dir dann den Alarm aufs Handy schicken lassen, da weißt du dann genau, dass du, das ist übrigens ein Teil ihrer Propaganda, du kannst jetzt nicht mehr nur nachts ausruhen auf der Matratze, sondern auch tagsüber kannst du durch die Stadt gehen und arbeiten gehen, ohne dass irgendwelche Probleme da sind mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann. Also das Ganze heißt sich LDS, Lover Detection System, und kostet nur 1550 Euro. Ja, bleiben wir bei den Barcelona-Nachrichten. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Bleiben wir also bei den Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Die nächste Nachricht betrifft wiederum die Bürgermeisterin bzw. ihre Rathausmannschaft. Die lehnen es nämlich ab, in den Straßen der Stadt eine Riesenleinwand zum sogenannten Public Viewing während der kommenden Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Frankreich zu installieren. Argument aus dem Rathaus: Die vorgesehene Stelle am Montjuïc sei ein sogenannter Dichtepunkt, Risikopunkt, und man könne Sicherheit und Nachtruhe der Anwohner nicht garantieren. Im Sommer 2010 hatte der damalige Bürgermeister Jordi Hereu, Sozialist, eine Riesenleinwand erlaubt. 75.000 Zuschauer kamen. Diese Riesenleinwand, so argumentieren auch die Betreiber, sei doch gratis, das Rathaus brauche sich doch gar nicht so aufzuregen, die kriegten doch was geschenkt. Ja, gratis ist die Leinwand und die Bierbrauerei dahinstellt, aber bezahlen müssen wir, die Steuerzahler, dann natürlich den Polizeieinsatz, Reinigungspersonal und so weiter. Gut. Der Sauf- und Partytourismus, eine Geißel übrigens der Barcelonesen seit Jahren, soll nun vermindert werden. Oder zumindest via Internet etwas eingeschränkt werden. Die Generaldirektorin für Tourismus, Frau Marian Martin, fordert die Tourismusfirmen und ihre Verbände auf, solche Anbieter aus ihren Internetforen und aus ihren Verbänden zu verbannen, die den unerwünschten Sauf- und Krachparty-Tourismus anpreisen. Für sie sei kein Platz in der katalanischen Tourismusagentur. Da kann man im Internet also Anzeigen finden, die werben mit Ficken, Saufen bis zum Umfallen und solchen hässlichen und obszönen Geschichten. Und die letzte Nachricht betrifft wiederum die heilige Kuh in diesem Land. Der FC Barcelona präsentierte am Donnerstag ein Modell des neuen Camp Nou, des Nou Camp Nou, des Fußballstadions des Rekordmeisters der Katalanmetropole. 105.000 Zuschauer sollen in den bombastischen Kasten Platz finden. Über 600 Millionen soll das Nou Camp Nou kosten. 600 Millionen ist erst die erste Ziffer. Das wird bestimmt auf 1 Milliarde klettern. 2017 soll der Neubau beginnen. 2022 soll er abgeschlossen sein. Leute, die dagegen sind, haben schon jede Menge Rechnungen aufgestellt. 6 Krankenhäuser, 20 Schulen, 200 Altersheime und so weiter könnte man mit dieser astronomischen Summe bauen. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Erdogan, Erdogan, fang erst gar nicht damit an. Erdogan, Erdogan, Deutschland ist nicht Kurdistan. Da ist mein Zuhause, wo ich meinen Hut hinhäng. da ist mein Zuhause. Wo ich meinen Hut, wo ich meinen Hut hinhäng, den Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Wherever he hangs, wherever he hangs his hat, it's his sweet, sweet home, it's his sweet home. Ich sag, Schatzi, ich muss weiter. Denn hinterm Horizont wird es immer, immer breiter. Ich bin doch Doktor Lockerlose mit der Beule in der Hose. Liebe wie ein Leichtmatrose. Ahoi! Wo ich meinen Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Wo ich meinen Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Around, around the world, but he never found what he was looking for. When the moment's right, he's out the next door to get away. He never wanted to stay for so long. I think since now he wasn't doing it wrong. He left women behind, they were screaming and yelling. No problems, music keeps him selling himself. And the other lovers are waiting for him to come, 'cause he's always busy and on the run. He's always busy and on the run. But Udo thinks it's unfair to be there just for one. Ich darf Doktor Lockerlose mit der Beule in der Hose. Er lebt wie ein Leichtmatrose. Ahoi! Ahoi! Wo ich meinen Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Wo ich meinen Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Wo ich meinen Hut, wo ich meinen Hut hinhäng, den Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Wherever he hangs, wherever he hangs his hat, it's his sweet, sweet home, it's his sweet home. Wo ich meinen Hut, wo ich meinen Hut hinhäng, den Hut hinhäng, da ist mein Zuhause. Cara mia, la. Dove lui ha lasciato il suo cappello è a casa. Mi dispiace per te, ma è la vita. Ich hinterlass gebrochene Herzen, literweise Tränen. Hab's immer nur gut gemeint, das möchte ich mal erwähnen. Ach so. Die letzten Minuten im Niemandsland möchte ich dem Thema Buch widmen. Welttag des Buches, heute 23. April, Todestag von Miguel de Cervantes und Shakespeare. Geburtstag von Shakespeare, Todestag von Cervantes, aber Shakespeare ist auch um die gleiche Zeit ungefähr gestorben. Wir haben von Contrabanda FM einen Stand unten auf der Straße. An dem kann man die Gesichter der Radiosprecher und Sprecherinnen einmal anschauen. Abajo en las calles de Barcelona hay una parada de Contrabanda FM. Día hoy, San Jordi, 23 de abril. A partir de, bueno, de ahora ya, se puede pasar por nuestra parada abajo y conocer a los locutores, vuestros locutores y locutoras favoritas y favoritos, y informaros sobre el proyecto Contrabanda FM y comprar, por qué no, algún libro o algún merchandising material de Contrabanda FM. Und zum Welttag des Buches möchte ich meinen Hörerinnen und Hörern ein Buch empfehlen, das ein Freund von mir geschrieben hat und vor ungefähr 2 Jahren veröffentlicht hat. Mapas de Bolsillo ist der Titel dieses Gedichtbandes von Bruno Montané Krebs. Mapas sind Landkarten und de Bolsillo nennt man Bücher im Taschenbuchformat. Das Gedichtbuch hat 120 Seiten, ist auf Spanisch geschrieben und lädt zum Denken, zum Träumen, zum Erschrecken, zum Erwachen, zum Staunen und vielleicht sogar zum Erkennen ein. Der Chilene Bruno Montané Krebs war vor circa 10 Jahren schon einmal zu Gast hier im Niemandsland. Er war damals mit seiner deutschen Übersetzerin hier gewesen und beide lasen Gedichte und dann die deutschen Übersetzungen bzw. Nachdichtungen vor. Der Dichter Bruno lebt hier in Barcelona. Er war bis zu dessen Tod mit dem heute weltberühmten chilenischen Schriftsteller Roberto Bolaño befreundet. Ich möchte nun zum Ende dieses Programms ein Gedicht aus dem Buch Mapas de Bolsillo vorlesen. Es trägt die Überschrift Poema. Ich lese erst die spanische Version und dann meine bescheidene kleine Nachdichtung bzw. Übersetzung. Poema. Lee otra vez ese poema que tanto te gusta, ese poema que tanto te dice, pero que no acabas de comprender, el poema que cuesta hallar, el poema inacabado, el poema que lees rápido y que luego olvidas, el poema señal que se apaga, el poema que duerme. Vuelve a leer ese poema, el poema que respira como una sombra en la oscuridad. Bruno Montané Krebs. Für die des Spanischen nicht mächtigen Hörerinnen und Hörer, die Übersetzung. Gedicht. Lies noch einmal jenes Gedicht, das dir so sehr gefällt. Jenes Gedicht, das dir so viel sagt, das du jedoch nie ganz verstehst. Das Gedicht, das zu finden Mühe macht. Das unfertige Gedicht. Das Gedicht, das du schnell liest und daraufhin vergisst. Das Gedicht, das Zeichen ist und verlöscht. Das Gedicht, das schläft, lies es erneut, jenes Gedicht. Das Gedicht, das atmet, gleich einem Schatten im Dunkel. Bruno Montané Krebs. Ja, Werner, wir müssen raus. Okay, tschüss, dann gehe ich jetzt einfach raus. Die heutige Sendung wird am nächsten Montag, Dienstag etwa im Podcast zu hören sein, nachzuhören unter www.niemandsland.contrabanda.org oder unter niemandslandradio.blogspot.com. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen San Jordi-Tag mit Sonne, Büchern, Rosen und guter Laune. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Tschüss.